Vom 28. bis zum 31. Oktober wurde auf der Sitzung des 3. Ausschusses Gesellschaft, Menschenrechte und Humanität der 71. UNO-Vollversammlung eine Beratung über Schutz und Förderung der Menschenrechte geführt. In seiner Rede betonte der Vertreter der TVJK, das ganze Volk in der TVJK übe dank der Politik der Liebe des verehrten Genossen Kim Jong-un zur Nachwelt und dem Volk in der sozialistischen Gesellschaftsordnung mit den Volksmassen im Mittelpunkt ihre Rechte in vollem Maße aus und genieße wahre Menschenrechte. Die Regierung der TVJK werde auch künftig alles tun, um die Ordnung für die Sicherung der Menschenrechte im Lande zu festigen und zu entwickeln, die Rechte des Volkes zu sichern und ihr Leben zu verbessern. Der TVJK-Vertreter enthüllte und verurteilte das Wesen und den reaktionären Charakter der wahnwitzigen Menschenrechtskampagne der feindseligen Kräfte gegen die Idee und Gesellschaftsordnung der TVJK. Er forderte die UNO dazu auf, die grausame Folterung durch den US-amerikanischen Geheimdienst CIA, allerlei Menschenrechtsverletzungen durch die USA, die unter der Freiheitsstatue begangen werden, die hinterlistigen Machenschaften Japans dazu, der Entschuldigung und Entschädigung für seine extremen Humanitätsverbrechen auszuweichen, die Entführung der TVJK-Bürgerinnen durch das südkoreanische Regime und weitere offiziell auf die Tagesordnung zu bringen und so schnell wie möglich Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Im Zusammenhang damit, dass die USA und Japan völlig grundlos von der Menschenrechtsfrage in der TVJK reden und provokatorisch handeln, hob er hervor, dass die USA, die in größte Menschenrechtswüste in der Welt verwandelt worden sind, eher mit ihrer grausamen Menschenrechtsverletzung aufhören sollen, bevor sie den anderen Vorwürfe machen. Der Vertreter verlangte von Japan nochmals nachdrücklich, sich nicht blindlings der Anti-TVJK-Politik der USA anzuschließen, sondern sich für seine Humanitätsverbrechen in der Vergangenheit sofort zu entschuldigen und Entschädigungen zu leisten.